An eben dem Tag, an dem sie so lange auf der Karmelitska-Straße stand und las, weil sie kein Geld besaß, um das Buch zu kaufen und, solange sie las, nicht an gefüllte Paprikaschoten denken musste oder an Eierkuchen mit Apfelmus oder auch nur an ein einfaches Brot mit Butter und Salz. Genau an diesem Tag im Juni, etwa 2 Monate nach ihrer Ankunft in Warschau, wurde, ohne dass sie es wusste, in Guben ihr Kinderbett, laufende Nummer 48, für 20 Mark an Frau Warnitschek aus der Neustädter Straße 17 versteigert. Ihre Kakaokanne, laufende Nummer 119, an Herrn Schulz aus der alten Poststraße 42, nur wenige Häuser neben dem Haus, in dem sie gewohnt hatten. Und die Ziehharmonika ihres Vaters, laufende Nummer 133, für 36 Mark an Herrn Moosmann, Salzmarktstraße 6. Am Abend dieses Tages, an dem sie erst kurz vor der Sperrstunde in ihr Quartier zurückging, an diesem Abend eines der längsten Tage des Jahres 1942, an dem ein leichter, frühsommerlicher Wind die Zeitungen fortwehte, mit denen die Körper der Toten bedeckt waren und Verwesungsgeruch aufstieg, an diesem hellen Abend, an dem sie, wie sie es sich hier angewöhnt hatte, in Schlangenlinien heimging, um nicht über die Leichen zu stolpern, am Abend dieses Tages, an dem sich, wie an allen anderen Abenden, das Weinen der elternlosen Kinder in den Hausfluren erhob, an diesem Montagabend, an dem ihre Mutter ihr die für die Armbanduhr eingetauschten Kartoffeln vorsetzte, sehr wahrscheinlich die letzten, die sie in ihrem Leben gegessen haben würde, an diesem Abend schon ruhten all die Bettlaken von Ernst, Elisabeth und Doris, je paarweise für Preise zwischen 8 Mark 40 Pfennig und 8 Mark 70 Pfennig ersteigert, laufende Nummern 177 bis 185, glatt gestrichen in den Wäscheschränken der Familien Wittger, Schulz, Müller, Seiler, Langmann und Brühl, Klemker, Fröhlich und Wulff. So dunkel wie es hier ist, war es wahrscheinlich auch damals unter dem Boot, das kurz vor dem Ufer kenterte, als der Junge aus dem Dorf es zum Steg hinsegeln wollte. Bevor er ins Dorf zurückging, hatte das Mädchen ihn oben am Sandweg noch zu den Himbeersträuchern geführt. Später hatte der Junge ihr dafür gezeigt, wie man schwimmt. Ganz nahe beim Ufer, wo das Wasser so flach war, dass sie beim Schwimmen mit den Füßen über den Grund streifte, hatte sie zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass das Wasser sie trug. In diesem Sommer auch hatte die Nachbarin ihr gezeigt, wie man Krebse fängt. Aber gab es überhaupt Krebse? Einen See? Ein Boot? Himbeersträucher? War dieser Junge noch da, wenn sie ihn nicht sah? War außer ihr noch irgendwer auf der Welt? Jetzt wird ihr klar, was sie die ganze Zeit nicht bedacht hat. Wenn niemand mehr weiß, dass sie da ist, wenn sie nicht mehr da ist, wer weiß dann von der Welt? Sie hat nicht bemerkt, dass der Boden des alten Hauses, in dem sie sich versteckt, nicht ganz eben ist. Und weil es so dunkel ist, dass sie nichts sieht, kann sie auch nicht sehen, wie sich das Rinnsal unter der Tür ihres Verstecks hindurch nach draußen schlängelt, in die verlassene Küche einer verlassenen Wohnung in der verlassenen Nowolipje-Straße in Warschau. Als das Werterfassungskommando unter Leitung eines deutschen Soldaten die Wohnung übernimmt, hat das Rinnsal auf dem Küchenfußboden einen kleinen See gebildet. Zum letzten Mal muss sie jetzt die Zamenhofer entlang nordwärts gehen, die Sonne im Rücken. Neben ihr gehen andere, die sie nicht kennt. Jetzt ist allen glücklichen Zufällen der Atem ausgegangen. Jetzt gehen alle endlich für immer heim. In den leeren Straßen, die der Zug Block um Block kreuzt, liegen die zerschellten Tische und Betten derer, die diesen Weg schon vor ihnen gegangen sind, auf dem Pflaster im Schatten der Häuser. Dadurch, dass das Ghetto zu keinem Zeitpunkt besonders groß war, weiß das Mädchen ganz genau, was es hinter sich lässt. Die paar Straßen beim Namen zu nennen, dauert nicht einmal so lang wie ein Vater unser.